Der Sprecher des Komitees für friedliche Vereinigung des Vaterlandes antwortete am 18. Oktober auf die Fragen eines Reporters der koreanischen Zentralen Nachrichtenagentur im Zusammenhang damit, dass die südkoreanische Präsidentin Park Geun-hye zurzeit böse Äußerungen gegen die TV-Jacker fallen lässt. Er unterstrich, die Landesverräterin Park Geun-hye machte am 1. Oktober auf einer Gedenkveranstaltung zum Tag der Armee eine offene Propaganda für die Flucht aus dem Norden. Auch danach redete sie häufig von dem Einsturz des Nordens und der Zersplitterung der Staatsordnung und wird dadurch von den Menschen verspottet. Am 16. Oktober sprach sie lauthals von der Provokation und Drohung des Nordens. Sie sagte, dass der Norden die Zukunft der Nation und den Frieden gefährde und dass man den Norden verändern solle. Das ist eine absurde Sophisterei einer Geisteskranke, die durch den Atomsprengkopf-Explosionsversuch der TVRK, der die Welt erstörte, erschrocken und durch den totalen Bankrott der Politik der Konfrontation mit der TVRK in äußerste Verzweiflung geraten ist. Die Verräterin Park Geun-hye vertritt die Realität der TVRK, wo die wahre Politik der Gewichtlegung auf das Volk, der Achtung vor ihnen und der Liebe zu ihm betrieben wird, als Schreckensherrschaft und die erhabene Politik der Fürsorge und die alle Menschen ansprechende Politik als Verletzung der Menschenrechte. Damit verfolgt sie die dunkle Absicht, ihre misslungene, boshafte Politik der Auseinandersetzung mit den Landsleuten um jeden Preis aufrechtzuerhalten, die sich in Südkorea stärkende Stimmung gegen die USA, den Krieg und die Regierung zu unterdrücken und sich aus der Herrschaftskrise zu retten. Der Tag wird bald kommen, an dem die Verräterin Park Geun-hye, die mit bösen Äußerungen wie besessen falsche Propaganda macht, den Untergang erleben wird. Die absurde Sophisterei einer Verrückten, die versucht, dem Untergang zu entgehen, wird mit dem elenden Trauermarsch enden.